Am vergangenen Mittwoch hat der Bundestag den Gesetzentwurf zur sogenannten Zugangserschwernis zur kinderpornografischen Seiten im Internet verabschiedet mit den Stimmen der Regierungsparteien der Union und der SPD. Dieses Gesetz, wir haben darüber wiederholt berichtet, dieses Gesetz soll ermöglichen, dass Seiten mit Kinderpornografie, Seiten, die vom Bundeskriminalamt gefunden und zu einer Liste zusammengestellt werden, dass diese Seiten dann von den Providern, über die normale Bundesbürger ins Internet gehen, gesperrt werden. Wer sie dann, ob nun absichtlich oder angeblich passiert das ja auch ständig, unabsichtlich anwählt, der sieht auf seinem Bildschirm ein Stoppschild. Nur 3 Bundestagsabgeordnete der SPD haben nicht diesem Gesetz zugestimmt. Einer davon war Jörg Taus. Am Mittwoch hat er nicht zugestimmt. Am Samstag dann ist er nach 38 Jahren aus der SPD ausgetreten und kurz danach in die Piratenpartei eingetreten. Jörg Taus ist der SPD-Bundestagsabgeordnete, der am 5. März in die Schlagzeilen geraten ist, weil damals bei ihm im Laufe von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Kinderpornografie gefunden wurde. Seitdem dauern die Ermittlungen an. Er gibt zu, die besessen zu haben, behauptet aber, das Ganze habe Recherchen innerhalb seiner Arbeit als Parlamentarier gedient. Jörg Taus ist jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Tag, Herr Taus. Schönen guten Tag. Ich habe das so ausführlich und halbwegs neutral geschildert, das sind laufende Ermittlungen, es gilt juristisch gesehen und ich finde auch moralisch sowieso der Unschuldsverdacht, außerdem bestreiten sie ja nicht das, sondern nur erklären warum. Dennoch, ein Mann, der im Moment im Mittelpunkt von Ermittlungen steht wegen des Besitzes von Kinderpornografie, tritt nach 38 Jahren aus der SPD aus, weil die ein Gesetz gegen Kinderpornografie verabschiedet hat. Das klingt komisch. Ich hätte mich da wirklich auch sehr viel lieber zurückgehalten. Das war auch ursprünglich meine Absicht. Aber man muss wissen, an diesem 5. März, als mit großer medialer Begleitung meine Büros durchsucht wurden, war vorgesehen, dass wir uns zusammensetzen, um über die Position der SPD-Bundestagsfraktion zu beraten. Und bis zu diesem 5. März war die Position eine völlig andere. Und leider war es dann so, dass nach meinem erzwungenen Rückzug und was heißt erzwungen, ich habe selbstverständlich gesagt, diese Ermittlungen gegen mich passen nicht zusammen mit einer Wahrnehmung von Ämtern innerhalb der Fraktion, die mit diesem Thema zu tun haben. Aber nach diesem Rückzug war es leider so, dass schon am nächsten Tag im Grunde genommen die Stimmung in der Fraktion gekippt ist. Man hatte wohl Angst auch vor den Medien. Man hat plötzlich Frau von der Leyen die Unterstützung zugesagt und es gab leider niemand mehr, der zumindest öffentlich oder offen gesagt hat, dieses Gesetzeswerk ist ein großes Problem und ich empfinde es als großes Problem auch für die Sozialdemokratie und aus diesem Grunde habe ich mich dann in den letzten Tagen und Wochen auch in der Fraktion wieder verstärkt zu Wort gemeldet, weil schlichtweg kaum jemand da wäre, der es sonst getan hat. Das bezieht sich nun alles auf dieses Gesetz und man muss dazu natürlich der Fairness halber sagen, dass fast alle Experten, dass sogar Opferverbände festgestellt haben, dieses Gesetz wird nichts unternehmen gegen Kinderpornografie. Das sind aber 2 verschiedene Dinge. Haben Sie nicht einmal darüber nachgedacht, dass ein Mann gegen den eben ein laufendes Ermittlungsverfahren läuft, der um eine CD geht es unter anderem, wirklich besessen hat, aus welchen Gründen auch immer. Wenn der sagt, nach 38 Jahren, einer Zeit, in der Sie sicherlich oft Abstimmungen erlebt haben, wo die Mehrheit anders abgestimmt hat als Sie, nach 38 Jahren sagt, aus diesem Grund ist nun wirklich Schluss, jetzt trete ich aus, dass das bei manchen Leuten komische Assoziationen weckt? Das kann ich absolut nachvollziehen und es ist in der Tat erläuterungsbedürftig. Man muss eben nur wissen, dass dieses Gesetz, und Sie haben das selbst in Ihrer Anmoderation gesagt, nach meiner Auffassung wenig zu tun hat mit dem wirklich schwierigen und ernsten Thema Pornografie mit Kindern. Ich habe schon in der Vergangenheit immer wieder den Verdacht gehabt und das war auch der Ausgangspunkt dessen, was ich dem Bundeskriminalamt immer vorgeworfen habe, dass sie im Grunde genommen Pornografie mit Kindern als Waffe missbrauchen, auch zur Erreichung anderer Ziele, beispielsweise zur Errichtung einer wirklichen Zensurinfrastruktur in Deutschland. Und deshalb ja übrigens auch die Kritik der Verbände. Und nochmals, ich hätte es mir gewünscht, ich hätte es nicht machen müssen, sondern andere hätten es getan. Dies war nicht so, aber trotzdem, ich sehe diesen Konflikt auch in der Öffentlichkeit und wie Sie sehen, aus meinem Hiersein, bin ich durchaus bereit dazu, auch Stellung zu beziehen. Warum haben andere diese Rolle, die Sie jetzt spielen mussten, nicht spielen wollen in der SPD? Feigheit oder sehen die es wirklich anders als Sie? Es gibt viele, die es in der Tat anders sehen. Ich unterstelle den Kolleginnen bei uns, Karen Marx und Christel Homme und andere, die sehr engagiert für diese Regelungen eingetreten sind, dass sie tatsächlich der Auffassung sind, etwas gegen Pornografie mit Kindern zu tun und dieses Anliegen ist zu unterstützen. Aber wie gesagt, es ist der verkehrte Weg und wir haben in der Fraktion dieses auch sehr ernsthaft oft diskutiert. Und das letzte Argument im Grunde genommen, das von Peter Struck dann gebraucht wurde, weshalb wir doch bitte dem Gesetz zustimmen sollten, war der Hinweis, egal wie viele Leute da jetzt eine Petition unterschrieben haben oder egal was viele Sachverständigen sagen, denkt mal dran, was die Medien berichten. Und das ist ja übrigens auch das, was wir heute Mittag diskutieren. Wie reagiert der Taus auf Medien oder Medien auf den Taus oder Medien auf die SPD und Taus, wenn er sich zu diesem Thema äußert? Die Angst war groß, auch auf dem Parteitag übrigens, dass ich das Wort ergreife. Das hatte ich überhaupt nicht vorgesehen. Aber es gab noch eine Begründung hinterher, warum man es auf dem Parteitag nicht diskutiert hat, weil die Sorge bestanden hat vor den Medien, dass dann möglicherweise ein Zusammenhang zwischen Taus und dem Thema hergestellt wird. Und allein die Angst davor war so groß, dass man Rationalität in diesem Gesetzgebungsverfahren leider nicht mehr zur Kenntnis nehmen konnte. Wir reden im Deutschlandradio Kultur mit Jörg Taus, 38 Jahre lang Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Jetzt hätte ich vorbereiten müssen, so gut bin ich nicht im Kopf rechnen, 48 Stunden lang, ein bisschen mehr inzwischen, Mitglied der Piratenpartei Deutschlands. Die Piratenpartei hat 0,9% geholt deutschlandweit bei den Europawahlen, in Schweden bekanntermaßen 7,1%. Damit geht ein schwedischer Piratenparteiabgeordneter auch tatsächlich ins Europaparlament. Aber die deutsche Piratenpartei hat nicht so richtig ein Gesicht. Ich muss jetzt auch das allererste Mal wirklich auf meinen Zettel gucken, um den Namen Dirk Hilbrecht zu finden. Das ist der Vorsitzende der deutschen Piraten, den kennt niemand. Jörg Taus ist jetzt vielleicht nicht so bekannt wie Angela Merkel, aber zum Teil auch aus traurigen Gründen in den letzten Wochen bekannt geworden. Die Piratenpartei hat Sie aufgenommen. Wären Sie jetzt der Lafontaine der Piratenpartei? Habe ich nicht vor. Ich bin auch schon nach Verschiedenem gefragt worden, ob ich jetzt die Frau Pauli der Piratenpartei werden will. Nein, die Frau Pauli wäre weniger seriös. Ich sage Lafontaine deshalb, okay. Egal was mir unterstellt. Aber der ist natürlich, als es noch die WASG gab, war der die WASG. Und alle anderen kannte eigentlich jeweils nur ihr Bruder. Das ist richtig. Lafontaine halte ich allerdings auch nicht für seriös, aber das wäre jetzt ein Thema für sich. Längere Diskussion, aber Sie wissen, was ich meine. Enttäuscht ich aus der SPD raus in eine Mini-Partei als der einzig Bekannte. Da gibt es mögliche Vergleiche. Das ist richtig. Also ich habe der Partei auch angeboten, im Übrigen habe ich auch vorher gefragt, sag mal, wir haben das zwei Tage vorher, als ich nach der Abstimmung am Donnerstag diese sich dann verdichtet hat, dass keine Chance mehr besteht wirklich für mich in diesen Fragen, auch in anderen wichtigen Fragen, die das Internet betreffen, Internetpolitik, die Rechts- und Innenpolitik in dieser SPD noch etwas zu bewirken, ob dies von der Partei als Schaden möglicherweise betrachtet werden könnte. Es war nicht unumstritten, auch dieses ist selbstverständlich, aber unter dem Strich war es so, dass man gesagt hat, schon der Name Piratenpartei bedeutet ja im Grunde genommen, dass man sie als Internetpiraten schon als gewisse Outlaws bezeichnet und einige haben gesagt, also das halten wir dann noch auch ganz gut aus. In Schweden hat eine konservative Abgeordnete die Piratenpartei in die Nähe von Vergewaltigern gerückt. Also eine junge, neue Partei, die misstrauisch beäugt wird, die plötzlich sogar Erfolg hat, in meiner Region Karlsruhe übrigens sogar mit 2,1% das Rekordergebnis hatte. Das lag übrigens nicht an Taus, sondern gerade fragen, haben Sie da als SPD-Mitglied schon mal Wahlwerbung gemacht? Nein, aber insofern vielleicht indirekt, als wir in Karlsruhe die Situation hatten, dass er auf massiven Druck der CDU die Computerspiele-Nacht und auch eine Veranstaltung für Eltern zum Thema Computerspiele abgesagt werden musste. Und ich hatte damals eine Demonstration angeregt, die dann von jugendlichen Gamern durchgeführt worden ist. Ich habe mich in dieser Demo auch beschäftigt und das Verbot der CDU oder der Verbotsantrag der CDU im Gemeinderat, leider hat der Veranstalter dann rechtzeitig kapituliert und die Verträge mit der Stadt nicht eingeklagt. Es wurde dann abgesagt und diese unglaubliche Bevormundung von jungen Menschen hat meines Erachtens dazu geführt, dass wir nicht nur diese Demonstration in Karlsruhe hatten, dass jugendliche Gamer zum ersten Mal aus ihrem Keller gekommen sind, sich politisiert haben, sondern dass auch viele gesagt haben, jetzt wenden wir uns einer anderen politischen Gruppierung zu. Diese politische Gruppierung, die Piratenpartei, beschreibt ihre großen Themen auf der Homepage als informationelle Selbstbestimmung, Patentrecht, Urheberrecht, Transparenz und Open Access. Finde ich, greift ein bisschen auch ineinander. Ein paar Sachen berühren sich. Da fehlt ja eine Menge. Sie sind nun so lange Mitglied einer Volkspartei gewesen. Wo ist denn jetzt Bekämpfung der Armut, Bekämpfung des Kriegs, internationale Zusammenarbeit, Wirtschaftskrise? Wo bleibt das? Das sind ernste Themen und ich habe deswegen auch bei meinem Übertritt gesagt, auch vor dem Willy-Brandt-Haus, ich bin und bleibe Sozialdemokrat und werde trotzdem oder gerade deshalb Pirat, weil genau in den Fragen, die Sie angesprochen haben, ich mit meiner Partei übrigens nicht seit gestern, sondern seit Jahren auch anhand von Beiträgen nachvollziehbar über Kreuz liege. Ich habe keine Probleme mit der SPD in vielen Bereichen der Sozialpolitik, der Wirtschaftsfinanzpolitik. Ich war deren Forschungs- und Bildungspolitischer Sprecher über viele Jahre hinweg im Bundestag. Wir haben Tolles bewirkt für die Hochschulen, Universitäten, Pakt für die Studierenden, BAföG-Erhöhungen und ähnliches. Sie, aber also da habe ich meine Probleme nicht. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass das jetzt eine kleine Partei ist, die natürlich eine Themenpartei ist. Kann man das als 55-jähriger Mann nach 40 Jahren Volkspartei, ist das jetzt irgendwie ein Traum oder ein Albtraum? Ach, also, ob es ein Albtraum wird, weiß ich nicht. Ich glaube es aber auch nicht, weil ich dort natürlich sehr viele Menschen kennengelernt habe, die ich übrigens zum Teil seit Jahren kenne. Ich bin Mitglied des Chaos Computer Club, war bei jeder Tagung und ein Teil derer stellen sie ja auch nun ein Stück weit Verantwortliche und Mitglieder in der Piratenpartei. Nein, aber genau im Bereich der Innenrechtssicherheitspolitik, der Internetpolitik, wo ich nun auch ebenfalls als medienpolitischer Sprecher viele Jahre gearbeitet habe, dort sehe ich die Defizite bei meiner Partei. Dort sehe ich, dass sie neue kulturelle Szenen, neue Entwicklungen überhaupt nicht erkennt und sie ignoriert. Und aus diesem Grunde sehe ich hier auch die gesellschaftlichen Defizite. Und deswegen habe ich gesagt, da mache ich bei einer Gruppierung mit, die jetzt auch nicht von A bis Z versucht, die Politik neu zu erfinden, sondern die sich genau um diese Themen bis hin zum Datenschutz und den Bürgerrechten im Internet kümmert, die so sträflich vernachlässigt werden in unserem Land. Das ist für mich alles nachvollziehbar. Aber Sie sitzen jetzt noch bis zur nächsten Wahl, nicht mehr lange, aber eine Weile im Bundestag, offiziell fraktionslos. Ich habe es am Anfang gesagt. Sie sind in den Bundestag gekommen über die Landesliste Baden-Württemberg der SPD. Das halte ich deshalb für wichtig. Es ist kein Direktmandat. Das heißt, die Leute, die Sie in den Bundestag gewählt haben, haben nicht Sie gewählt, sondern Ihre Partei. Jetzt haben Sie selber schon gesagt, Sie sitzen da jetzt in einigen Bereichen, ist ein bisschen schizophren auch thematisch gesehen, für die Piratenpartei. Für die hat Sie da niemand reingewählt. Ist das Demokratie? Naja, also diese Position habe ich immer vertreten und wie gesagt, wäre jetzt in Mitte der Legislaturperiode, würde ich die Frage meines Erachtens auch nochmals anders stellen. Aber ich bin mir sicher, mit meiner Arbeit für die SPD und ich habe ein paar Themenbereiche gerade angesprochen, auch im kulturellen Bereich, durchaus auch Stimmen für die SPD gebracht zu haben. Und aus diesem Grunde glaube ich, dies verantworten zu können, zumal auch dies muss man sehen, ja nun an meinem Amt in Anführungszeichen jetzt nicht nur der Sessel zusammenhängt, auf dem ich selbst sitze und von dem auch einige sagen, an dem ich klebe. Ich habe Mitarbeiter, ich habe eine Bürostruktur. Ich kann nicht von heute auf morgen das alles über Bord werfen. Sonst kann man sagen, wie kannst du dann die SPD-Mitgliedschaft über Bord werfen? Und hier halte ich es mit Harald Hurst, unserem badischen Kabarettisten, der gesagt hat, manchen Leuten wird erst geholfen, bei einer tiefen Ohnmacht aufzuwachen, wenn man ihnen heftig gegen den Kopf schlägt. Und ich hoffe, dieser Schlag gegen den Kopf ist nach dem Donnerstag angekommen. Und wir haben zum ersten Mal in der SPD seit vielen Jahren, Gott sei Dank, eine seriöse Internetdebatte, eine Debatte über das, was eigentlich passiert ist, nur leider an dieser Stelle zu spät. Man hätte es vor dem vergangenen Donnerstag beziehungsweise vor dem vergangenen Wochenende, dem Parteitag, führen müssen. Besser spät als nie. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren, Jörg Thaus. Dankeschön.